Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Christoph Kolumbus. Ein Seefahrer verändert die Welt. Ein Feature von Thomas von Steinecker. Oktober 1492. Drei Schiffe schaukeln auf dem Atlantik. Auf der endlosen blauen Fläche des Meeres sehen sie schrecklich winzig und zerbrechlich aus. Fast wie Nussschalen wirken sie mit ihrem hohen Bug und Heck. Die knapp 100 Mann Besatzung, die meisten von ihnen Spanier, haben alle Segel gesetzt. Doch es hilft nichts. Die weißen Stoffe, auf denen sonst, wenn der Wind sie bläht, stolz die aufgemalten roten Kreuze glänzen, hängen jetzt schlaff herab. Es herrscht Flaute. Schon seit über 24 Stunden. Ungeduldig steht der hochgewachsene Befehlshaber der kleinen Flotte an der Reling des größten der drei Schiffe, der Santa Maria, und starrt auf den Horizont. Admiral Kolumbus! Was denn, Steuermann? Seht mal, da drüben. Von der Ninja und Pinta werden zwei Ruderboote heruntergelassen. Mit den Kapitänen drin. Mit beiden Kapitänen, sagst du? Dann möchte ich mal wissen, was es so Wichtiges gibt. Nur ein paar Minuten später legen die Boote an der Santa Maria an. Die beiden Kapitäne, die Brüder Pinzon, machen besorgte Gesichter. Sie bitten Kolumbus um eine geheime Unterredung. Und tatsächlich, das, was sie dem Admiral in seiner kleinen Kajüte mitzuteilen haben, ist äußerst beunruhigend. Wir sind jetzt schon über einen Monat auf hoher See, Admiral. Und immer noch kein Land. Und jetzt auch noch die Flaute. Die Männer murren. Ja, das kann man wohl sagen. Auf meinem Schiff und auf dem von meinem Bruder. Allerdings. Was sagen Sie denn, eure Männer? Dass wir verloren sind? Dass unser Proviant nicht mehr lange reicht? Dass wir niemals hätten in Gebiete vordringen dürfen, in die sich noch kein Mensch vorgewagt hat? Dass das gegen den Willen Gottes sei? Der Wille Gottes? Glaubt mir, wenn Gott etwas will, dann, dass wir unsere Mission zu Ende bringen. Beruhigt die Männer. Ach, das haben wir ja versucht. Aber es gibt da diese Gerüchte, Admiral. Sprecht. Man sagt... Manche warten bloß auf einen günstigen Moment, um euch über Bord zu werfen. Und dann endlich wieder umzukehren. Das wäre Meuterei. Und dafür wartet zu Hause in Spanien der Galgen. Das wisst ihr ebenso gut wie ich. Ha, ich bezweifle, dass das die Männer noch abschreckt, Admiral. Wer will hier schon verdursten am Ende der Welt? Admiral, ein offenes Wort. Mir selbst fehlt auch langsam der Glaube daran, dass wir jemals Indien erreichen werden. Señores Pinzon, ich sage es euch auf den Kopf zu. Wir werden auf indischem Boden stehen, so wahr ich hier sitze. Und wir werden uns dabei von niemandem aufhalten lassen. Aber versteht ihr denn nicht, Admiral? Die Leute können einfach nicht mehr. Noch drei Tage. Verschafft mir noch drei Tage bei eurer Mannschaft. Wenn wir dann noch immer nicht Land sichten, werde ich über eine Umkehr nachdenken. In dieser Nacht findet Admiral Kolumbus kaum Schlaf. Er ist 41 Jahre alt. Sein ganzes Leben hat er diesem einen Ziel gewidmet. Er will das schaffen, was noch keinem vor ihm gelungen ist. Einen Weg über den Atlantik nach Indien zu finden. Scheitert er, waren alle Mühen vergebens. Was Kolumbus an diesem Oktobertag des Jahres 1492 nicht weiß: Seine Mission wird misslingen und zugleich erfolgreicher sein, als er es sich je erträumen könnte. Denn nie wird er nach Indien gelangen, dafür aber in eine andere, eine ganz neue Welt. Kolumbus wird Geschichte schreiben und das Schicksal von Millionen Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks für immer verändern. Seinen Namen kennt man heute auf der ganzen Welt. Cristoforo Colombo oder auf Deutsch Christoph Kolumbus. Trotzdem weiß man nach so vielen Jahrhunderten nur sehr wenig darüber, wie er seine Kindheit verbracht hat. Wahrscheinlich wurde er 1451 in Genua, im heutigen Italien, geboren. Nichts deutet damals darauf hin, dass Kolumbus tatsächlich einmal eine Berühmtheit werden soll. Cristoforo, Bartolomeo, seid ihr mit der Wolle schon fertig? Ja, gleich. Der Vater des kleinen Cristoforo ist Weber. Ein harter und wenig einträglicher Beruf. Die ganze Familie muss mithelfen. Wahrscheinlich saßen Cristoforo und sein kleiner Bruder Bartolomeo zusammen mit ihrem Vater Domenico und ihrer Mutter Susanna oft am Webstuhl zusammen. Aber es gibt etwas, das Cristoforo diese endlosen Nachmittage verkürzt. Schau mal, Bartolomeo, da drüben sticht wieder eines in See. Echt? Aus dem offenen Fenster können die Kinder über den riesigen Hafen sehen. Dutzende Schiffe mit prächtigen Segeln liegen vor Anker. Nicht zufällig heißt Genua auch das Tor der ganzen Welt. Die Stadt im Norden des heutigen Italiens ist über die Jahrhunderte zu einer der reichsten Städte Europas geworden. Die Händler verschiffen ihre Ware an alle Küsten des Mittelmeers bis nach Griechenland und Nordafrika. Männer mit von der Sonne verbrannten Gesichtern schleppen die Kisten mit Getreide, Gewürzen und Pelzen über die Landungsbrücken. Auch die gewebten Stoffe ihres Vaters Domenico sind darunter. Was meinst du? Wohin reisen die Kisten auf dem Schiff da drüben? Ich weiß nicht. Nach Portugal oder vielleicht England. Oder vielleicht sogar nach Indien oder China. Oh ja, bitte erzähl mir mehr davon. Vom großen Kahn und dem Gold und... Ach, nicht schon wieder. Das habe ich dir doch schon so oft erzählt. Bitte erzähl's nochmal. Bitte, großer Bruder. Na gut. Also, Berge gibt's dort. So hoch wie kein Vogel fliegen kann. Und Wüsten, in denen der Reisende Flüsse und Städte sieht, die gar nicht da sind. Auch ein Tal gibt es. Das wird von Menschenfressern bewohnt. Aber hat man all diese Gefahren überwunden, dann erwartet einen der große Karl. Genau. Er wohnt in einer Stadt, deren Dächer aus purem Gold gemacht sind. Pfaue laufen durch die Straßen. Die Luft ist von kostbaren Gewürzen erfüllt. Die Menschen dort, sogar die Ärmsten, tragen keine Wolle, sondern Gewänder aus Seide in den schönsten Farben. Es ist immer angenehm warm dort. Cristoforo, Domenico, Arbeit, nicht träumen. Hier in Genua wird es nämlich bald kalt und das bedeutet, die Leute wollen kuschelige Kleider und Decken aus Wolle. Also los, los, los. Abenteuergeschichten aus der Ferne kennen die Menschen in Genua damals so einige. Ganz besonders die Geschichten von Marco Polo, des großen Handlungsreisenden, den es 200 Jahre zuvor als ersten Europäer von Venedig bis ins heutige China verschlug, das damals als Teil Indiens galt. 24 Jahre lang war Marco Polo unterwegs gewesen und hatte beim großen Khan gelebt. Als er später in Genua in Kriegsgefangenschaft geriet, schrieb er seine Abenteuer auf, in einem Buch, dessen Titel allein schon träumen lässt. Die Wunder der Welt. So ein Abenteurer wie Marco Polo wäre Cristoforo auch gern. Raus aus der Enge der Weberwerkstatt und auf einem der Schiffe im Hafen, auf und davon in die weite Welt. Auch wenn solche Gedanken zu diesem Zeitpunkt seines Lebens Hirngespinste sind. Damals konnten sich Kinder nicht frei aussuchen, was sie einmal werden wollten. Es war üblich, dass sie das Geschäft ihres Vaters übernahmen. Einmal Weber, immer Weber. Allerdings soll es bald zu einer schicksalhaften Wendung im Leben der Familie Kolumbus kommen. Auf einmal ist Krieg. Überall auf den Straßen Genuas wird gekämpft. Lange schon hatten sowohl der König von Frankreich als auch der von Spanien Interesse an der reichen und freien Handelsstadt und sich jeweils in der Bevölkerung Verbündete gesucht. Schließlich kommt es zum offenen Konflikt. Bewaffnete Truppen besetzen die Stadt. Die Spanier siegen. Und die Familie Kolumbus hat Pech. Denn Vater Domenico hat stets zu den Franzosen gehalten. Deshalb müssen sie jetzt in ein kleines Städtchen im Westen fliehen. Cristoforo und Bartolomeo haben inzwischen noch zwei weitere kleine Brüder und eine Schwester bekommen. Und der Vater verkauft kaum mehr Wolle. Ja, er muss sogar in den Schuldturm. Ein Gefängnis für Menschen, die ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können. Die beiden ältesten Kolumbus-Brüder müssen sich von nun an ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Sehr früh, wahrscheinlich schon mit 14 Jahren, verlässt Cristoforo zusammen mit Bartolomeo sein Elternhaus. Beide heuern als Schiffsjungen auf Handelsschiffen an. Schnell, dein Schiff legt gleich ab, Bartolomeo. Beeil dich. Ja, ich komm ja schon. Wann sehen wir uns denn wieder, Cristoforo? Ich weiß nicht. Morgen laufen wir nach Chios aus, nach Griechenland. Wir laden Gewürze, dann geht es nach Korsika. Lass dich noch einmal umarmen, großer Bruder. Ja, dann komm her. Leb wohl. So Gott will, werden wir uns wiedersehen. Und jetzt los. Über 10 Jahre lang fährt Cristoforo im Auftrag genuesischer Händler auf Schiffen die Küsten des Mittelmeers ab. Und auch wenn das Leben an Bord hart und schlecht bezahlt ist, Cristoforo liebt es. Die älteren Seeleute merken bald, dass dieser Junge aus Genua kein gewöhnlicher Schiffsjunge ist. Er ist nicht nur talentiert, sondern auch äußerst wissbegierig. Es gibt da eine Sache, die ich nicht verstehe, Pietro. Mir wäre lieber, du würdest anfangen, mal gründlich das Deck zu schrubben, als ständig Fragen zu stellen, Junge. Wenn wir immer nach Osten segeln, dann endet das Mittelmeer irgendwann und das Land beginnt. Erst Griechenland und dann weiter östlich das Osmanische Reich. Und im Süden wird das Meer von Afrika begrenzt. Ja und? Was willst du mir damit sagen? Dass du ein schlaues Kerlchen bist, oder was? Und wenn wir nach Westen segeln, dann kommen wir nach Spanien und weiter durch die Meerenge von Gibraltar nach Portugal. Da war ich schon. Ja, aber da beginnt doch ein anderes Meer, der Atlantik. Das Meer der Finsternis. Ja, ich muss jetzt wirklich nach den Tauen schauen. Der Steuermann hat mich schon... Warte, einen Moment noch. Wenn man nun die Küste Portugals hinter sich lässt und weiter segelt, immer weiter, Richtung Westen. Ja, aber warum sollte man das denn tun in drei Teufelsnamen? Da ist doch nichts. Nichts? Wie meinst du das? Da muss doch irgendwas sein. Na, Wasser eben. Hältst du dich nach Norden? Ja. Kommt Ultima Thule. Dann kommt das große Eis. Und wenn du in die andere Richtung fährst, nach Süden... Bis an den Äquator, dann wird es heiß. Oh, so heiß, dass du erst ganz schwarz wirst. Und dann verdampfst du. Und mit dir alle Schiffe, auch die größten. Dann passt du eben auf, dass du nicht zu weit nördlich oder südlich steuerst und... Dann fällst du irgendwann von der Erdscheibe herunter. Direkt in die Hölle. So einfach ist das. Aber man kann doch gar nicht runterfallen. Die Erde ist eine Kugel. Sie hat kein Ende. Ich habe gelesen, dass... Ach, rutsch mir doch den Buckel runter, Junge. Du gehst jetzt das Deck schrubben, aber sofort. Eine Kugel, dass ich nicht lache. Was für Flausen sind das denn? Dass die Welt eine Kugel ist, wussten zwar schon die alten Griechen. Doch in jener Epoche, in der Kolumbus lebt, im Mittelalter... ist dieses Wissen bei vielen Menschen nach zahllosen Kriegen, Hungersplagen und Seuchen wieder in Vergessenheit geraten. Die Kirche ist übermächtig. Die Erde ist das Zentrum des Universums. Alle Planeten kreisen um sie. Und das Zentrum der Erde ist das heilige Jerusalem. So steht's im Alten Testament geschrieben. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Ketzer. Das Interesse der Kirche an den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist gering. Womöglich würde dadurch ihre Bedeutung und vor allem ihre Macht in Frage gestellt. So sind die Karten des Mittelalters noch voller weißer Flecken. Dass es neben Europa auch noch Amerika und Australien gibt, ahnt man nicht einmal. Von Afrika und Asien weiß man zwar, doch erforscht sind diese Kontinente nicht. Europa ist in unzählige kleine Königreiche und Fürstentümer zersplittert. Die Nationen, die wir heute kennen, gibt es noch nicht. Ununterbrochen wird Krieg gegeneinander geführt. Es ist eine Welt voller Gefahren und Unsicherheiten. Das bekommt auch Kolumbus am eigenen Leib zu spüren. Es ist der 13. August 1476. Kolumbus ist Mitte 20 und hat es mittlerweile zum Kapitän gebracht. Im Auftrag der Handelsfirma Spinola di Negro transportiert er kostbares Mastixharz von Griechenland nach Lissabon. 5 voll beladene Schiffe. Die Flotte ist schon fast am Ziel, am Kap St. Vincent, da... Rote Flagge! Achtung auf! Da hinten! Gut, Kapitän Kolumbus. Fast 12 Schiffe unter roter Flagge. Entweder heißt das Pest oder... Piraten! Erwarte Ihre Befehle, Kapitän. Unsere Schiffe sind viel zu langsam. Wir können ihnen nicht entkommen. Kanonen haben wir auch fast keine. Gott steh uns bei. Das sind Piraten! Dann knallen die ersten Schüsse. Laut hallt ihr Echo von der portugiesischen Küste in der Ferne wieder. Das erste der Piratenschiffe ist schon mit dem hintersten Schiff der Handelsflotte gleich auf. Noch ein Schuss. Getroffen. Kurz entschlossen springt Kolumbus ins Wasser. Er schwimmt um sein Leben, während um ihn Schiffe brennen, auf denen gekämpft wird. Doch es scheint aussichtslos. Die Küste ist viel zu weit entfernt, als dass er sie erreichen könnte. Da stürzt etwas neben ihm ins Wasser. Ein Balken. Kolumbus zieht sich an ihm hoch. Er spürt die Strömung des Atlantiks, des Meers, der Finsternis, die ihn abtreibt und mit sich nehmen will. Mit aller Kraft paddelt er dagegen an. Und paddelt und paddelt. Bis ihm schwarz vor Augen wird. Dann spürt er den Sand unter seinem Körper. Er ist gerettet. Das Meer hat ihn an das Ufer Portugals gespült. So wenig wir sonst über Kolumbus' frühes Leben wissen, diese eine Episode, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit so oder so ähnlich zugetragen hat, lässt uns doch ahnen, was für ein Mensch Kolumbus gewesen sein muss. Denn ohne lange zu zögern, geht er gleich darauf zu Fuß den langen Weg nach Lissabon, seinem ursprünglichen Ziel. Was so aus seinem Leben und seinen Briefen hervorgeht, ist, er hatte sicher Durchhaltevermögen. Er hatte Willensstärke, er konnte auch seine Mannschaft führen. Die Schweizer Historikerin Corinna Bucher hat sich über 20 Jahre lang mit Kolumbus beschäftigt und ein Buch über ihn geschrieben. Als Forscherin über Kolumbus hat man es einerseits schwer, weil uns viele Jahrhunderte von Kolumbus' Zeit trennen. Andererseits liegt gerade darin der Reiz für jemanden wie Corinna Bucher. Ja, es ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit, kann ich sagen. Sonst hätte ich nicht so lange über ihn geforscht. Die Arbeit einer Historikerin oder eines Historikers gleicht eigentlich einer Detektivarbeit. Man sitzt in Archiven, man liest Dokumente, man setzt die Puzzlestücke, die man hat, langsam zusammen. Und je länger man sich mit etwas beschäftigt, desto spannender wird es auch. Corinna Bucher ist zu jenen Orten gereist, an denen Kolumbus seine Jugend verbrachte. Und sie sammelte jedes noch so kleine Schriftstück über ihn. Am Ende stand Kolumbus sehr klar vor ihren Augen. Er war groß, er war kräftig, er hatte ein längliches Gesicht, eine Adlernase, helle Augen, blonde Haare, die aber sehr schnell, schon ab 30 oder so, weiß wurden. Er hatte Charisma, würde man heute sagen, Ausstrahlungskraft. Er hatte große Wirkung auf seine Zeitgenossen. Wenn man sein ganzes Leben anschaut, dann sieht man aber sehr, dass er auch ein Getriebener war, ein Ruheloser. Nonstop war er unterwegs auf hoher See. Man könnte sagen, er war ein heimatloser Weltbürger, der schlussendlich nirgends zu Hause war. Wenn man aber nirgends zu Hause ist, sind Familie und Freunde umso wichtiger. In der portugiesischen Hauptstadt hat Kolumbus schnell wieder Arbeit als Kapitän von Handelsschiffen gefunden. Bis er eines Tages von einem Mann hört, der berühmt für seine sogenannten Portolankarten ist. Also Karten von Küsten und Häfen. Nur wenige andere zeichnen so präzise und kenntnisreich wie er. Als er den Namen des Mannes erfährt, kann er sein Glück kaum fassen. Bartolomeo. Es ist sein Bruder. Mein Gott, du bist tatsächlich hier. Komm her, lass dich umarmen. Cristoforo. Wie ist es dir ergangen, Bartolomeo? Du musst mir alles erzählen. Sieh dir das. Die Müll, deine Kleidung. Na? Du hast es zu Wohlstand gebracht, kleiner Bruder. Ach komm. Als Kartenzeichner und Seefahrer konnten sich die beiden Brüder keine bessere Stadt wünschen als Lissabon. Portugal, das ist damals die führende Seemacht. Der Prinz des Landes, Heinrich, trägt nicht zufällig den Beinamen der Seefahrer. Wie Genua verfügt die Stadt Lissabon über einen gewaltigen Hafen, aber nicht am überschaubaren Mittelmeer, sondern am unermesslichen Atlantik. Von dort laufen regelmäßig Schiffe ein mit Nachrichten von afrikanischen Küsten und dem Elfenbein und Gold, das es dort in Hülle und Fülle gibt. Hier, meine neueste Karte. Lass mal sehen. Das Land da mit dem Zipfel am Ende. Das ist Afrika, richtig? Ja, genau. Der König lässt nach einem Seeweg nach Indien suchen. Genau da, bei dem Zipfel. Und dann immer weiter nach Osten. Bis dahin. Hier, siehst du? Wo ich den großen Kahn eingezeichnet habe. Und? Was meinst du? Ist das möglich? Tja, die alte Route, die Marco Polo entlanggezogen ist, über Land an Konstantinopel vorbei, ist mittlerweile durch die Osmanen versperrt. Die Zölle, die sie für die Waren aus Indien verlangen, sind der reinste Wucher. Portugal hat gar keine andere Wahl, als sich einen eigenen Weg zu suchen. Übers Meer. Mhm. Und was ist da? Wo? Hier, ganz im Westen, auf der anderen Seite vom Atlantik. Wo dann nichts mehr auf der Karte drauf ist. Na, ganz einfach. Ich habe nichts mehr darauf eingezeichnet, weil es nichts einzuzeichnen gibt. Weil noch niemand auf dem Atlantik Richtung Westen gefahren ist. Aber wenn die Erde eine Kugel ist, dann müsste man doch, wenn man immer weiter über den Atlantik segelt, irgendwann in Katay im Westen Indiens ankommen. Oder auf Sipangu, der Insel davor. Direkt beim großen Kahn. Naja, aber wer wäre so verrückt, dass er über ein völlig unbekanntes Meer fährt? Wer weiß, wie lange so eine Fahrt dauert? Stell dir mal vor, wenn kein Wind weht. Cristoforo? Was? Ich weiß nicht. Ich muss nachdenken. Vielleicht ist Kolumbus bei einem dieser Gespräche mit seinem Bruder zum ersten Mal auf die Idee gekommen, einen Weg nach Katay und Sipangu, wie China und Japan damals genannt wurden, zu suchen und damit den Weg nach Indien. Und vielleicht hätte er diese Idee auch gar nicht weiter verfolgt, wenn da nicht... Wollen Sie mich zum Mann nehmen? ...eine Frau Senora in seinem Leben aufgekreuzt wäre. Ja, ich will. Senora 1479 Columbo. Heiratet Kolumbus die Adelige Donna Filipa de Perestrello e Moniz. Filipas Vater war ein erfolgreicher Seefahrer unter Prinz Heinrich und war dafür aus Dank zum Gouverneur der kleinen portugiesischen Atlantikinsel Porto Santo ernannt worden. Dorthin, vor die Küste Marokkos, zieht nun Kolumbus mit seiner Frau. Nächtelang studiert er die große Landkartensammlung seines Schwiegervaters. So viele Karten, die er noch gar nicht kennt. Seltsam. Und dann ist da noch dieser eine Abend in der Hafenkneipe. Senor Colombo, endlich, hier seid ihr. Ah, sieh an, der alte Alfonso. Ich habe euch überall gesucht. Was gibt es denn so Wichtiges? Jetzt schaut mal her. Habe ich vorhin am Ufer gefunden. Na nun, das ist ja ein Stab, ganz voller Seetang. Seltsam. Was ist denn das für eine Holzart? Ich habe sowas noch nie gesehen. Ganz leicht ist das Teil auch nicht. Und, seht mal hier, wie man den Stab umdreht. Schnitzereien, Figuren mit merkwürdigen, breiten Gesichtern. Ja, genau solche Gesichter wie von diesen Leichen, die vor 2 Monaten ans Ufer gespült wurden. Menschen, die so ganz anders aussehen als jeder Christen. Ich weiß doch, wie ihr euch für alles interessiert, was auf ein Land jenseits des Meeres der Finsternis deutet. Deswegen bin ich auch gleich zu euch. Ich danke euch, Alfonso. Kolumbus ist Feuer und Flamme. Könnte es sein, dass die Kunstwerke und die Leichen aus Sipango oder Katay und damit den weiten Weg aus Ostindien über den Atlantik getrieben worden sind? Und dann macht er eine weitere Entdeckung. In den Unterlagen von Filippas Vater stößt er auf den Namen eines uralten Gelehrten aus Florenz, Paolo Toscanelli. Vor Jahren hatte der dem portugiesischen König eine Expedition vorgeschlagen, über den Atlantik, nach Indien. Auf der beigefügten Karte sehen Eure Majestät den von mir errechneten Weg zu der berühmten Insel Sipango. Diese Insel ist sehr ergiebig an Gold, Perlen und Edelsteinen. Da nun der Weg noch nicht bekannt ist, sind auch alle anderen Wege noch unentschleiert. Man kann jedoch sicher dorthin gelangen. So Majestät wünschen, kann ich sagen wie. Und auch wenn der König damals Toscanellis Vorschlag ablehnte, Kolumbus hat endlich jemanden gefunden, der nicht wie die meisten anderen die Idee, nach Westen übers Meer zu segeln, für ein Hirngespinst hält. Unverzüglich kontaktiert er ihn per Brief und erhält kurz darauf ebenfalls Post. Filippa! Filippa! Du bist ja ganz aufgebracht, Cristoforo. Was ist denn passiert? Toscanelli hat zurückgeschrieben. Es ist möglich, Filippa. Man kann über den Atlantik fahren. Laut seinen Berechnungen liegt Sipango lediglich 4000 Kilometer vom europäischen Festland entfernt. Mit einem guten Schiff müsste diese Reise in 2-3 Wochen zu schaffen sein, denke ich. Cristoforo, das ist doch Irrsinn. Was, wenn kein Wind weht? Ach, die Seeleute hier erzählen sich von Winden, die mäßig und doch beständig Richtung Westen wehen. Wenn man es klug anstellt, wird man also ganz von selbst nach Indien und Katay getragen. Zum großen Khan. Und jetzt, Cristoforo, was hast du vor? Ich muss zum König. Und ihn überzeugen, dass er mir Schiffe für eine Expedition über den Atlantik gibt. Musik. Doch dann kommt es zu einem Schicksalsschlag, der in der damaligen Zeit leider nicht selten ist. Bei der Geburt ihres zweiten Babys stirbt Kolumbus Frau Philippa. Wir wissen nicht, wie Kolumbus mit diesem Verlust fertig wurde. Was wir wissen ist, wieder lässt er sich nicht unterkriegen. Mit seinem kleinen Sohn Diego zieht Kolumbus von Porto Santo zurück nach Portugal, wahrscheinlich nach Lissabon zu seinem Bruder Bartolomeo. Er liest und liest. Am Ende sind es über 2000 Bücher, die Kolumbus in seiner Bibliothek anhäuft. 1484 fühlt er sich dann schließlich bereit. Er bittet um eine Audienz bei König Johann II. Sie wird ihm gewährt. Soll vortreten. Eure Majestät, ich hoffe untertänigst, alle Unterlagen mit meinen Berechnungen sind euch zugekommen, so dass ihr gnädigst ein Urteil fällen konntet. Nun, Kolumbus, meine Experten haben sich mit seinem Vorschlag durchaus beschäftigt. Aber sage er, wie kommt er darauf, dass das Wasser lediglich ein Siebtel der Erdoberfläche ausmacht? Ganz einfach, mit Verlaub. Im Alten Testament, im Buch des Propheten Esra, heißt es, am fünften Tage aber hast du dem Siebentel, wo das Wasser war, gesagt, dass Tiere und Vögel und Fische hervorgehen sollten. Es steht alles in der Bibel geschrieben, Eure Majestät. Und sage er, warum meint er, die Strecke zu dieser Insel Sipangu betrage lediglich 4000 Kilometer? Nun, das habe ich doch dargelegt. Laut Alfred Amos, dem arabischen Astronom, besteht ein Längengrad aus 66 Seemeilen. Wenn nun die Erde in 360 Längen... Schon gut, Kolumbus. Kann es aber sein, dass er dabei arabische und römische Meilen verwechselt und damit einen viel kleineren Abstand der Länge errechnet hat, sodass nicht von 4, sondern von 10.000 Meilen auszugehen ist und eine solche Reise, wie er sie vorschlägt, unweigerlich ins eigene Verderben führen muss? Arabisch und römisch? Eure Majestät, ich weiß nicht. Ich soll also eine Flotte für ein Unternehmen ausrüsten, das auf falschen Berechnungen oder auf Prophetensprüchen aus der Bibel beruht und noch dazu in einen Teil der Welt führt, der völlig unbekannt ist und nach allem Wissen nicht Wochen, sondern Monate dauert? Leeres Gerede. Unmöglich. Kolumbus' Hoffnungen, das Oberhaupt der wichtigsten Seefahrernation Europas für seine Pläne zu begeistern, sind zerschlagen. Und nicht nur das. Die Experten des Königs haben Kolumbus regelrecht vorgeführt. Er hat sich katastrophal geirrt. Was Kolumbus dann tut, könnte man als Starrsinn, Trotz, vielleicht sogar auch als Wahnsinn bezeichnen. Er glaubt weiter an die Richtigkeit seiner Pläne, obwohl er widerlegt wurde. Also verlässt er Portugal und knüpft Kontakte zu jenem Königreich, das als einziges in jener Zeit mächtig genug wäre, eine Reise wie die, die ihm vorschwebt, zu finanzieren. Kastilien, das heutige Spanien, mit seinen Herrschern Ferdinand II. Und Isabella I. Und seine Hartnäckigkeit wird belohnt. Mit einer Audienz beim Herrscherpaar. Im Buch Esra stehen diese Dinge, sagt er? Ja, Eure Majestät. Mit pochendem Herzen kniet Kolumbus vor dem Königspaar. Mit unbeweglichen Mienen thronen Isabella und Ferdinand über ihm. Warum beherrscht er so gut das Spanische, Kolumbus, wenn er eigentlich aus Genua stammt? Ich bin fast mein ganzes Leben auf Schiffen gereist und habe mir sämtliche Sprachen selbst angeeignet, Eure Majestät. Fackelträger erhellen den prächtigen Raum. Eine ehemalige Moschee, die das Königspaar in eine Kirche hat umwandeln lassen. Der ungewöhnliche Ort für eine königliche Audienz kommt nicht von ungefähr. Isabella ist tief religiös. Seit 700 Jahren kämpfen nun schon die spanischen Christen gegen die muslimischen Mauren, die einen Teil des Landes besetzt halten. Diese Reconquista, zu Deutsch Rückeroberung, verschlingt Unsummen und spielt Kolumbus in die Hände. Was meint ihr, Teuerste? Der König von Portugal wird seine Gründe gehabt haben, als er ihn abgelehnt hat. Ich weiß nicht. Hat dieser Kolumbus recht? Würden sich unsere Kassen mit einem Schlag wieder füllen? Denkt an all das Gold in Indien. Noch immer kniet Kolumbus vor dem Königspaar. In ihm steigt die Spannung ins Unermessliche. Was würde er dafür geben, besser zu verstehen, was die beiden sich gerade zuflüstern? Da wendet die Königin ihren Blick ihm zu. Wie viele Schiffe benötigt er, sagt er? 3, vielleicht 4 Karavellen. Wir treffen folgenden Beschluss. Mein Gemahl und ich setzen in Salamanca eine Expertenkommission ein. Soll die darüber entscheiden. Bis dahin werde ihm ein kleines Gehalt ausgezahlt. Kolumbus kann sein Glück kaum fassen und wähnt sich am Ziel seiner Träume. Untertänigsten Dank, Eure Majestät. Das ist ungemein. Doch er soll sich bitter täuschen. Die Erde soll rund sein und man soll um sie herumfahren können. Und die Menschen auf der anderen Seite der Erde? Stehen die dann ihr Leben lang auf dem Kopf? Und die Pflanzen? Wachsen die etwa nach unten? Einerseits besteht der Expertenrat in Salamanca aus Theologen, die für naturwissenschaftliche Erkenntnisse nichts übrig haben. Aber eure Berechnungen, Kolumbus, das ist doch haarsträubend. Wo hat er studiert, sagt er? Ich habe nicht studiert. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Andererseits merken auch jene Mitglieder der Kommission, die in der Mathematik und Kosmographie bewandert sind, dass sich Kolumbus irrt. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Er soll nächstes Jahr wieder nach Salamanca kommen. Wir wollen seine Argumente bis dahin noch eingehender prüfen. Und ein Jahr später? Nun, wie sieht es aus? Ist die Kommission zu einer Entscheidung gelangt? Nächstes Jahr, Kolumbus. Wir müssen noch weitere Experten zu Rate ziehen. Am Ende wartet er fast 5 Jahre. Dann, endlich, 1490 wird Kolumbus wieder nach Salamanca gerufen. Die Runde habe endlich fertig beraten, heißt es. Mit klopfendem Herzen tritt er vor die finster dreinblickenden Herren. Hört, hört! Es ergeht folgender Beschluss des Rates von Salamanca. Die Verheißungen und Vorschläge des Italieners mit dem Namen Cristoforo Colombo sind unmöglich und fruchtlos und verdienen Ablehnung. Es war ungehörig, das Ansehen des Königspaares damit zu belasten, dass es sich zur Unterstützung eines Unternehmens hergab, das auf so schwachen Füßen stand. Es ist der Tiefpunkt seines Lebens. Und hätte er nicht kurz davor Beatrice Enriquez de Arana kennengelernt, eine wohlhabende junge Frau, die ihn finanziell unterstützt, wer weiß, was aus ihm geworden wäre. Mit Beatrice hat er noch einen zweiten Sohn, Fernando. Und vielleicht hätte Kolumbus ein gewöhnliches Familienleben geführt und wir hätten nie wieder von ihm gehört, wenn er nicht im August 1491 seinen ersten Sohn Diego im Franziskanerkloster La Rábida besucht hätte. Wie die meisten Menschen der damaligen Zeit ist auch Kolumbus tief religiös und freundet sich im Lauf der Zeit mit dem Vorsteher des Klosters an, Juan Pérez. Und auch wenn Pater Pérez nicht viel von der Sache versteht, aus irgendeinem Grund glaubt er diesem Italiener, der nicht aufhören kann, immer noch von einer Fahrt nach Westen zu schwärmen. Habt ihr schon gehört? Was gehört? Ferdinand und Isabella stehen vor dem alles entscheidenden Sieg. Der Emir Mohammed in Granada ist so gut wie geschlagen. In ein paar Tagen ist die Reconquista vorbei, Kolumbus. Nein. Ja, ihr das solltet es ja noch einmal versuchen und bei der Königin vorsprechen, nun, da bald wieder mehr Geld in der Staatskasse ist. Und mich noch einmal erniedrigen lassen? Von diesen 9-mal Klugen? Niemals. Ich weiß, dass man über den Atlantik Indien erreichen kann. Ich weiß es einfach. Auch wenn meine Berechnungen nicht alle zutreffen mögen. Manchmal glaube ich, geschätzter Bruder Perez, Gott hat mich als Werkzeug ausersehen, um der Menschheit den Weg über den Atlantik zu zeigen. Ich glaube euch, Herr Kolumbus, das wisst ihr. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass ich einmal der Beichtvater Ihrer Majestät Isabella war und sie mir immer noch vertraut. Ich will sehen, ob ich nicht ein gutes Wort für euch bei ihr einlegen kann. Das Unglaubliche geschieht. Noch einmal erhält Kolumbus eine Chance. Seine Chance. Noch einmal darf er vor dem Königspaar vorsprechen. Und tatsächlich, ihm werden 3 Schiffe gewährt. Ich danke untertänigst, Eure Majestät. Bitte aber zugleich, mir folgende Forderungen zu gewähren. Erstens wünsche ich für meine anstehenden Verdienste auf Lebenszeit den Titel des Admirals zu führen. Zudem Vizekönig der von mir entdeckten Länder zu sein und drittens ein Zehntel aller dort gemachten Gewinne zu erhalten. Was ist bloß in Kolumbus gefahren? Nicht nur sind seine Forderungen völlig überzogen. Dem Königspaar gegenüber als Nicht-Spanier und einfacher Seefahrer derartig stolz aufzutreten, ist absolut ungehörig. Ja, gefährlich. Man jagt Kolumbus aus dem Palast. Nur um ihn ein paar Stunden später vor den Türen der Stadt von einem Boten aufhalten zu lassen. Ihre Majestät, Isabella die Erste von Kastilien, ist bereit, eure Forderungen zu akzeptieren. Bis heute rätselt man, warum die Königin ihre Meinung doch noch änderte. Vielleicht war es ihr Wunsch, dass auch die Menschen in fremden Ländern, so wie sie, an Gott und Christus glauben sollten. Vielleicht war es auch nur eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung, denn die Hauptlast der Kosten für die Expedition musste die Hafenstadt Palos tragen, als Strafe für frühere Schmuggleraffären. Alles in allem kostet die gesamte Ausrüstung, umgerechnet in die heutige Währung, einige 10.000 Euro. Das Unternehmen, dessen Vorbereitungen nun im Hafen von Palos auf Hochtouren laufen, wird eines der einträglichsten Geschäfte in der Geschichte Spaniens werden. Ist das hier die Stelle, wo ich für die Santa Maria anheuern kann? Ist es. Ich würde aber an der Pinta oder Ninja anheuern. Ja, und wieso das? Die Santa Maria ist doch das Flaggschiff und viel größer. Ja, aber die Pinta und die Ninja sind Karavellen. Die Santa Maria ist eine Karacke. Bist du schon mal mit einer Karacke zur See gefahren, Kamerad? Nein, noch nicht. Schwerfällig ist die, kaum zu wenden und langsam. Mit so etwas würde ich niemals über das Meer der Finsternis segeln. Es dauert 2 Monate, bis Kolumbus seine kleine Flotte samt Mannschaft zusammengestellt hat. Insgesamt 90 Männer auf 3 Schiffen. Aber selbst das Größte, die Santa Maria, die Kolumbus befehligt, ist für heutige Verhältnisse winzig. Gerade mal 24 Meter lang. Und damit will er ein Meer, noch dazu ein völlig unbekanntes, überqueren? Das ist ein bisschen so, als würde man mit einem umgebauten Flugzeug in den Weltraum fliegen. Fleisch kommen hierher. Die Wasserfässer dort drüben. Beeilung, Beeilung! Hier. Und absetzen. Für die Pinta und Ninja hat Kolumbus 2 der erfahrensten und draufgängerischsten Kapitäne des Landes gefunden, die Brüder Pinzon. Und die Männer, die sie angeworben haben, stehen ihnen im Mut nur wenig nach. Es ist ein eingeschworener Kreis. Dazu kommt ein Schiffsprofos, der die Waffen an Bord verwaltet. Auf einen richtigen Kampf ist man jedoch nicht vorbereitet. Die Untertanen des großen Khan, heißt es ja bei Marco Polo, sollen friedlich sein. Um sich mit ihnen zu verständigen, ist auch ein Dolmetscher an Bord, der Hebräisch und ein wenig Arabisch spricht. Leider. los! Ankerlichten! Dann, am 3. August 1492 um 8 Uhr morgens, ist es soweit. Langsam segeln die Pinta und Ninja und dahinter mit etwas Abstand die Santa Maria aus der Bucht von Palos ins offene Meer. Ein paar Frauen und Kinder winken ihren Männern zu. Keiner weiß, wann oder ob sie jemals wiederkehren. Kolumbus schlägt das Herz bis zum Hals. Er weiß, keiner außer ihm und seiner Mannschaft glaubt so recht an den Erfolg dieser Reise ins Unbekannte. In seiner winzigen Kabine im Heck des Schiffes, in der lediglich ein Kreuz und ein Bild der Mutter Gottes die Wände schmücken, schlägt er ein Buch auf. Seine Seiten sind noch leer. Es soll für die Dauer der Reise sein Bordbuch sein. Kolumbus taucht die Feder in die Tinte und schreibt. Es wird unbedingt nötig sein, dass ich den Schlaf vergesse und meine ganze Aufmerksamkeit der Navigation zuwende. Nur so wird es mir möglich sein, meine Aufgabe zu erfüllen. Dies wird unsäglich viel Mühe kosten. Aber dann... Admiral! Da drüben, die Pinta! Irgendetwas stimmt nicht, sie hat Schlagzeilen! Schon kurz nach dem Start muss Kolumbus' Flotte einen Zwischenstopp auf den Kanarischen Inseln vor Westafrika einlegen. Wie soll ich denn jetzt über den Atlantik setzen? Die Pinta muss ausgetauscht werden. Es hilft nichts. Das Steuerruder der Pinta ist aus seiner Halterung gesprungen. Außerdem leckt die Karavelle. Kolumbus vermutet, dass zwei Seeleute aus Angst vor der Reise den Schaden absichtlich herbeigeführt haben. Einen ganzen Monat lang versucht Kolumbus auf der Insel ein neues Schiff zu bekommen. Ohne Erfolg. So gut es geht, wird die Pinta überholt. Dann, am 6. September, bricht die Flotte ein zweites Mal Richtung Indien auf. Dieses Mal wird es keine Möglichkeit mehr geben, anzuhalten. Vor der Santa Maria, der Pinta und der Ninja liegt das endlose, offene Meer. Neunter September. Wir sind nun außer Sichtweite jedes Landes. Viele Männer jammerten und weinten vor Angst, es für lange Zeit nicht wieder zu erblicken. Sie kommen gut voran. Das, was viele nicht geglaubt haben, tritt ein. Die Winde, die später Passat genannt werden und das ganze Jahr über auf dem Atlantik Richtung Westen wehen, treiben die Flotte derart schnell vor sich her, dass sie in wenigen Tagen unglaubliche 1000 Seemeilen zurücklegt. Vergessen sind alle Sorgen der Mannschaft. Das Wetter ist wie im April in Andalusien. Die Lüfte sind mild und jeder Morgen ein Genuss. Eigentlich fehlt nichts als der Gesang der Nachtigall. Um sich auf dem Meer zu orientieren, hatte man damals nicht wie heute Ferngläser, genaue Karten, geschweige denn Radar oder Funk. Für die Navigation verwendete er die damals üblichen einfachen Geräte wie Kompass, Windrose oder ein Lot, ein Senkblei für die Meerestiefe. Was er verwendete, war der Quadrant. Das war auch ein einfaches Gerät, mit dem man die Gestirne anpeilen konnte durch Visiere. Tagsüber war das die Sonne, nachts der Polarstern. Schwer vorstellbar, dass sich Kolumbus tatsächlich auf dem riesigen Atlantik mit jenen Werkzeugen zurechtfand, die Historikerin Corinna Bucher aufzählt. Genauso wichtig ist jedoch auch etwas, für das es keine Instrumente gibt, Die Stimmung der Mannschaft. Der war bestimmt auch ein guter Vorgesetzter. Er musste die Leute motivieren und sonst hätte das alles nicht geklappt auf hoher See. Aber so nach 33 Tagen, da begannen sie etwas zu murren, die Seeleute natürlich. Dann kam es auch noch zu einer Abweichung der Kompassnadel, die man sich nicht erklären konnte damals. Kolumbus musste sie dann motivieren. Er sagte immer, jetzt kommt dann bald Land. Sie sehen da die Äste treiben im Meer oder die Vögel, die zunehmend auftauchten. Und sagte, jetzt kann es nicht mehr weit sein, bis wir Land sichten. Ich bin überzeugt. Also er hat sicher sehr beruhigend auf die Leute gewirkt, weil er war überzeugt davon, dass er auf Land stößt. Es ist eine Geschichte voller Irrtümer, die nun beginnt. Bis heute gilt dieser 12. Oktober 1492 als Datum der sogenannten Entdeckung Amerikas. Doch das stimmt nicht. Bei dem Fleckchen Erde, auf dem Kolumbus landete, handelt es sich wahrscheinlich um die Insel Samana Key, einen Teil der Bahamas, hunderte von Kilometern vom nord- oder mittelamerikanischen Kontinent entfernt. Kolumbus selbst ist überzeugt, er befindet sich auf einer Insel direkt vor Sipangu, also vor Japan. Und damit, nach dem damaligen Sprachgebrauch, vor Indien. Eine falsche Annahme mit weitreichenden Folgen. Admiral, seht! Da hinten zwischen den Bäumen. Eingeborene. Die sind ja ganz nackt! Seht mal, die braune Haut! Kommt her! Indios! Ihr habt nichts, was uns zu befürchten. Indios, auf Deutsch Inder. So wird Kolumbus die Einwohner der Insel fälschlicherweise nennen. Und so werden sie bis heute genannt. Aber eigentlich handelt es sich um das Volk der Taino. Sie kennen zwar kein Metall und leben unter einfachsten Verhältnissen. Doch Kolumbus ist von ihnen begeistert. Sie sind alle sehr gut gewachsen, haben einen schön geformten Körper und gewinnende Gesichtszüge. Sie sind in höchstem Maße ehrlich und vertrauenswürdig. Einem Bittsteller verweigert keiner, was er besitzt. Überhaupt begegnen sie allen Menschen mit großer Liebe. Die von der langen Überfahrt arg mitgenommene Mannschaft der Schiffe könnte sich keine besseren Gastgeber vorstellen. Doch schnell ist die erste Freude verflogen und Kolumbus und seine beiden Kapitäne kommen ins Grübeln. Sagt, Kapitän Pinzon, ihr wart schon mit Erkundungstrupps im Landesinneren. Habt ihr da Gold bei den Eingeborenen gesehen? Nein, Admiral. Ich auch nicht. Sie tauschen zwar bereitwillig alles ein gegen wertlosen Plunder wie Glasperlen, aber Gold war nie darunter. Seltsam. Wir sind doch im Reich des großen Khan. Bei Marco Polo heißt es, dass die Dächer der Gebäude aus Gold gewesen seien. Aber hier haben die Hütten oft nicht mal Dächer. Gut und schön, dass er es über den Atlantik in dieses Paradies geschafft hat. Aber Kolumbus hat dem Königspaar unermessliche Reichtümer versprochen. Ihm ist klar, ohne einen Hinweis auf diese Schätze braucht er erst gar nicht zurückzukehren. Alle auf die Boote! Zurück zur Pinta! Insel um Insel segelt Kolumbus an, bis er auf eine Insel namens Kuba stößt. Kuba? Kann es sein, dass die Indios damit vielleicht Sipangu meinen? Doch auch hier ist er schnell wieder ernüchtert. Kein Gold. Und wieder der Name einer neuen Insel, Bohio, auf der es angeblich das gibt, wonach er sucht. Aber wo ist dieses Bohio? Langsam drängt die Zeit. Im Januar muss Kolumbus zurück. Später kann er sich nicht mehr auf die günstigen Winde verlassen, die ihn zurück nach Europa bringen sollen. Er zeichnet gerade eine Karte von dem Gewirr aus Inseln, die sie bisher gekreuzt haben, als... Admiral, die Pinta mit Kapitän Pinzon. Wer segelt einfach davon? Aber das kann doch nicht sein. Hat er irgendetwas signalisiert? Nein, Admiral. Hey, Pinzon! Zurück! Mein Gott! Ich glaube, ich weiß, was der Hund vorhat. Er sucht jetzt Bohio und das Gold auf Altenhausen. Und wenn er es gefunden hat, dann... Segelt er vor uns zurück nach Spanien. Man kann für Königin Isabella und König Ferdinand mit der Überquerung des Atlantiks prahlen. Während wir nur die Zweiten sind. Den gesamten November und Dezember sucht Kolumbus nun fieberhaft nach Gold. Vergebens. Da verfällt er auf einen verzweifelten Plan. Die Eingeborenen sind im Gebrauch von Waffen gänzlich ungeschickt. Mit 50 Mann könnten sie alle unterworfen und dazu gebracht werden, alles zu tun, was man von ihnen verlangt. Er will die Indios zu Sklaven machen. Momentan jedoch hat Kolumbus gar nicht ausreichend Männer und Waffen, um so ein Verbrechen durchzuführen. Stattdessen genießt er die Gastfreundschaft der ahnungslosen Ureinwohner, als er am 6. Dezember auf der Insel Hispaniola landet, die heute aus den beiden Staaten Haiti und Dominikanische Republik besteht. Er sitzt fest, denn wieder herrscht Flaute auf dem Meer. So kommt es, dass Kolumbus Weihnachten 1492 als Gast eines Kaziken verbringt, wie die Ureinwohner ihre Häuptlinge nennen. Kazike Guacanagari überhäuft ihn mit Geschenken und hat noch eine Überraschung für ihn. Er überreicht ihm einen Gürtel, auf dem Kolumbus das glitzern sieht, was er so lange gesucht hat. Gold. Vielleicht ist ja Hispaniola endlich der Ort, an dem er fündig wird. Ausgelassen feiert er. Spät nachts lässt er sich schließlich auf die Santa Maria in der Bucht zurückrudern und fällt erschöpft ins Bett. Auch alle anderen an Bord sind todmüde und bemerken nicht die Strömung, die das Schiff erfasst hat. Was? Was war das? Wir sind auf ein Riff ausgelaufen! Alle Mann von Bord! Sofort! Die Santa Maria, das Flaggschiff Kolumbus, verloren. Durch eine dumme Unachtsamkeit. Was für eine Schmach für einen Admiral. Aber seine Reaktion im Bordbuch ist bezeichnend für ihn. Offenkundig ist es göttlicher Wille, dass wir hier Siedler zurücklassen. Wieder einmal fühlt sich Kolumbus von Gott geführt. La Navidad. Weihnachten, so nennt er die Ansammlung von Hütten, die er und seine Leute aus dem Wrack der Santa Maria zusammenzimmern. 39 Männer lässt er hier zurück. Kazike Guacanagari hat versprochen, ihnen zu helfen. Die restliche Mannschaft findet kaum Platz auf der winzigen Ninja. Aber die Zeit drängt nun. Die Winde sind günstig. Am 4. Januar 1493 treten sie die Rückreise an. Auf Wiedersehen! Gute Fahrt! Passt auf euch auf! Wir sehen uns im nächsten Winter! Dann legen wir wieder an hier! Haltet durch! Tut ihr Anrechnung, dass eine Hand über euch halten! Doch schon kurz darauf sind alle Hoffnungen und Zuversicht dahin. Februar 1493. Die Wogen kamen aus allen Richtungen und waren entsetzlich anzusehen. Sie schlugen übereinander und hielten das Schiff wie in einer Falle gefangen. War am Ende doch alles umsonst? Die Ninja droht zu sinken. Kolumbus wickelt einen Bericht über seine Reise in Wachsleinwand, steckt die Rolle in eine größere Wachsmasse, legt alles in ein Fass und wirft es über Bord. Vielleicht findet es jemand, falls die Karavelle untergeht. Dann würde die Nachwelt zumindest irgendwann von der unglaublichen Entdeckung erfahren. Doch Kolumbus und seine Männer haben Glück. Die Karavelle geht nicht unter. Am 15. März, 224 Tage nachdem sie ausgelaufen sind, fährt die Ninja in Palos ein. und wenig später sogar die Pinta mit dem reumütigen Kapitän Martin Alonso Pinzon, der vergeblich nach Gold gesucht hat. In einem Triumphzug marschiert Admiral Columbus zusammen mit seiner Mannschaft zum königlichen Hof nach Barcelona. Hast du noch nicht gesehen? Papageien! Und was ist das? Der hat ja ganz braune Haut. Und sieht ganz anders aus als hier. Mhm, genau. Das muss einer dieser Inder sein, die Columbus mitgebracht hat. Und schau mal da, der Gürtel. Aus Gold. Eure Majestät, El Capitán Cristoforo Colombo. Wie einen König empfangen Ferdinand und Isabella ihn, den Sohn eines einfachen Webers. In Anwesenheit des gesamten Hofstaates erhebt sich das Königspaar für ihn. Er darf sogar neben ihnen sitzen. Ist das der Höhepunkt seines Lebens? Ich bin schon 6 Jahre zur See gefahren. 1200 Mann, 17 Schiffe. Das ist die gewaltige Flotte, mit der Columbus bereits am 25. September desselben Jahres von Cadiz aus in Richtung des vermeintlichen Indiens aufbricht. Was für ein Unterschied zum Aufbruch vor einem Jahr. Die Menschen reißen sich darum, bei dieser zweiten Fahrt über den Atlantik dabei zu sein. Alle träumen davon, in kurzer Zeit und mit wenig Arbeit durch die angeblich riesigen Goldvorkommen reich zu werden. Die Flotte gleicht einer Arche Noah. Die frisch gegründete Siedlung La Navidad soll zu einer Stadt ausgebaut werden. Mitten in diesem Getümmel steigt dieses Mal auch Bartolomeo Columbus an Bord des Flaggschiffs Maria Galante zusammen mit dem noch jüngeren Bruder Diego. Sie sollen Cristoforo zur Seite stehen, wenn er als Vizekönig über Hispaniola regiert. Und noch jemand ist dieses Mal dabei. Bluthunde und Lanzenreiter auf Pferden. Wer weiß, ob auch die anderen Völker, auf die man stoßen wird, so freundlich sind wie die, die man bisher traf. Um ihnen ihre Schätze zu entreißen, ist man zu allem bereit. Alles geht auf dieser zweiten Überfahrt reibungsloser und schneller als beim ersten Mal. In bloß 21 Tagen erreicht Columbus mit seinen Schiffen das vermeintliche Indien. Direkt beginnt er mit Erkundungstouren ins Landesinnere, wo die Expedition einen grausigen Fund macht. Wir stießen auf Menschenfresser. In einer der Hütten beobachteten wir von Ferne, wie die Reste eines Mannes in einem Topf gekocht wurden. 3 der Gefangenen, die verspeist werden sollten, flohen zu uns und wir nahmen sie mit. Nach dem ersten Schock fährt die Flotte langsam die Küste von Hispaniola entlang auf dem Weg zur Bucht, wo ihre frisch gegründete Siedlung steht. Viele aus der Mannschaft können es kaum erwarten, ihre Kameraden wiederzusehen. Weil die großen Schiffe zu langsam sind, werden Kundschafter in einem Ruderboot vorausgeschickt. Was ist los? Habt ihr Nachricht von La Navidad? Wir waren nicht in der Siedlung. Was? Warum denn? Was habt ihr denn da bei euch im Boot? 2 Leichen. Wir haben sie in einer Bucht gefunden. Man hat sie mit einem Strick zusammengebunden und massakriert. 2 von unseren Männern. Wie konnte das passieren? Der Kazike Guacanagari hatte doch versprochen, die Spanier zu beschützen. Columbus ist wie vor den Kopf gestoßen. Auf den anderen 16 Schiffen macht sich Unruhe breit. Endlich biegen sie um das Kap, hinter dem La Navidad liegt. Oh, allmächtiger, nein. Die gesamte Siedlung ist niedergebrannt. Und an Land bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Um die Ruinen der Hütten verteilt liegen die Reste verwester Leichen. Keiner der 39 Siedler hat überlebt. Vorsichtig nähern sich Ureinwohner. Auch Guacanagari ist unter ihnen. Komm her, Dolmetscher. Was hat der Kazike zu sagen? Also, wenn ich ihn richtig verstanden habe, Senor Colombo, behauptet er, dass unsere Männer erst den Indios ihre Frauen weggenommen haben und dann ihr Gold. Dann sei Streit unter ihnen ausgebrochen und sie haben die Indios gefangen und versklavt. Und dann haben sich die Indios dagegen gewehrt. Bislang war Kolumbus Admiral des Weltmeeres, wie sein offizieller Titel lautet, und glänzte als mutiger und brillanter Seefahrer. Aber nun ist er auch noch Vizekönig des neu entdeckten Landes. Er muss regieren. Genau das war ihm ja damals bei den harten Verhandlungen mit dem Königspaar vor seiner ersten Reise so wichtig. Aber Vizekönig Kolumbus versagt. Er will keinen weiteren Streit mit den Indios. Und weil die 1200 Männer auf den Schiffen so schnell wie möglich eine Unterkunft auf dem Land brauchen, lässt er wenig entfernt von La Navidad eine Stadt errichten. La Isabella genannt, zu Ehren der Königin. Dazu benötigt er jede Hand. Ich soll arbeiten. Auch die jener, die in ihrem Leben eigentlich nie einen Finger krümmen mussten und auf schnelles Gold hofften. Ihr wisst wohl nicht, dass ich adliger Herkunft bin. Noch dazu ist der sumpfige Standort denkbar schlecht gewählt. Cristoforo, die Hälfte der Männer ist krank. Außerdem sind unsere Vorräte fast aufgebraucht. Und von der Yamswurzel, die die Eingeborenen hier essen, bekommen unsere Leute Durchfall. Ich weiß, Bartolomeo. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir brauchen Hilfe aus Spanien. Und zwar so schnell wie möglich. So schickt Kolumbus seinen Bruder mit ganzen 12 Schiffen zurück. Einen Monat später, im März 1494, trifft diese Flotte in Cadiz ein. Mit leeren Händen. Und einem Brief von Kolumbus voller verzweifelter Forderungen nach Proviant und Versprechen auf Gold. König Ferdinand wird ungeduldig. Wohlan denn, wenn er wirklich das versprochene Gold besorgt, wollen wir uns noch einmal großzügig erweisen. Auf der anderen Seite des Atlantiks macht Kolumbus in der Zwischenzeit das, was er am liebsten tut. Er segelt. Und zwar nach Kuba, wo er den großen Kahn und das so ersehnte Gold vermutet. Sein kleiner Bruder Diego soll während seiner Abwesenheit für Ordnung in La Isabella sorgen. Aber wenn Kolumbus ein schlechter Gouverneur ist, so ist Diego ein noch schlechterer. 5 Monate ist Kolumbus auf Kuba unterwegs. Als er zurückkehrt, ist er lediglich auf einen Bruchteil des Goldes gestoßen, von dem er träumte. Doch das ist nicht das Schlimmste. Cristoforo, er findet eine im Chaos versinkende Siedlung vor. Was um alles in der Welt ist denn hier los, Bartolomeo? König, ich habe mir nur 3 Schiffe mitgegeben, mit viel zu wenig Proviant. Unsere Männer, die machen, was sie wollen. Sie schänden die Frauen der Indios und berauben sie. Und die Indios, die lauern uns inzwischen auf und locken uns in Hinterhalte, wenn wir die Siedlung verlassen. Jetzt zeigt Kolumbus unerbittliche Härte. Und zwar nicht gegenüber den Siedlern, sondern gegenüber den Indios. Lass die Hunde los! Mit den Bluthunden und Lanzenrittern startet er einen Vergeltungsfeldzug gegen die wehrlosen Ureinwohner, die noch nie in ihrem Leben berittene Pferde gesehen haben. In Panik fliehen sie. Die übrig bleiben, werden versklavt. Wir versammelten in unserer Ansiedlung 1600 Indianer, Männer und Frauen, wählten die Besten unter ihnen aus und brachten sie auf die Karavelle. Aus den übrigen durfte sich jeder seine Leute nach Belieben auswählen. Dann blieben noch 400 übrig. Viele von ihnen Frauen mit Säuglingen an der Brust. Da sie Angst hatten, wir würden auch sie ergreifen, ließen sie, um besser vor uns zu fliehen, die Kinder auf der Erde zurück. Es sind die ersten unbeschreiblichen Gräueltaten, die im Zuge der sogenannten Kolonialisierung Amerikas begangen werden. Und noch ein Unheil kommt über die Ureinwohner Hispaniolas. Als Kolumbus 1492 auf der Insel landet, leben dort schätzungsweise 250.000 Menschen. Knapp 50 Jahre später nur mehr 500. Die Körper der Ureinwohner sind die Krankheiten der Europäer nicht gewohnt. So haben Seuchen ein leichtes Spiel. Spätestens an dieser Stelle der Geschichte fällt ein Schatten auf die Taten des Kolumbus. Juli 1496. Zurück in Spanien inszeniert Kolumbus wieder einen Triumphzug zum Königspaar in Burgos. Mit den gefangenen Indios, dem strahlenden Goldschmuck und dem exotischen Tier. Was soll ich mit Indios? Er hat mir Gold versprochen. Aber Majestät, ich habe Gold gebracht. Aber bei weitem nicht so viel wie ausgemacht. Und wie viele Schiffe hat er seit seiner ersten Fahrt verloren? 4, 5? Und so einer will Admiral des Weltmeeres sein. Von seinem Versagen als Vizekönig ganz zu schweigen. Mit 17 Schiffen war er losgefahren. Mit 2 kleinen, überfüllten Karavellen, auf denen sich 200 Spanier und 30 Ureinwohner drängten, war er zurückgekehrt. Kurz vor seiner Rückkehr hatte er noch seinen Bruder Bartolomeo beauftragt, eine neue Stadt im Süden von Hispaniola zu bauen, Santo Domingo. Dorthin will Kolumbus nun auch eigentlich wieder sofort segeln. Doch das enttäuschte Königspaar lässt ihn warten. Ganze 2 Jahre später erst, im Mai 1498, darf er zu einer dritten Reise aufbrechen. Aber die Zustände in Hispaniola haben sich auch unter den Seefahrern herumgesprochen. Kaum jemand will anheuern. Erst als Verbrechern Straferlass versprochen wird, wenn sie mitfahren, bekommt Kolumbus genug Männer für seine 6 Schiffe zusammen. Schon bald bereut Königin Isabella ihre Entscheidung. Eure Majestät, ich habe schlimme Nachrichten aus Hispaniola. Sprecht. Vizekönig Kolumbus bittet um ihre Hilfe. Schon wieder? Es hat eine Revolte gegeben. Die 3 Kolumbus-Brüder haben die Lage nicht mehr unter Kontrolle. Man benötigt Soldaten und einen Richter. Hat dieser Kolumbus denn gar nichts gelernt? Hiermit beauftrage ich euch, nach Santo Domingo zu fahren und für Ordnung zu sorgen. Er hat dafür alle nötigen Befugnisse. Vizekönig Kolumbus sei hiermit abgesetzt. So geschieht es. Im Oktober 1500 werden Kolumbus und seine beiden Brüder von Francisco de Bobadilla zurück nach Spanien geschickt. In Ketten. Der neue Gouverneur hat zudem ihr gesamtes Vermögen einziehen lassen. Kann man tiefer fallen? Vergebt mir, Eure Majestät. Zwar zeigen sich Isabella und Ferdinand am Ende gnädig und Kolumbus erhält eine Wiedergutmachung. Aber inzwischen ist es anderen gelungen, was eigentlich er erreichen wollte. Vasco da Gama umrundet 1498 Afrika und erschließt damit Spaniens ewigem Konkurrenten, Portugal, einen Seeweg nach Indien. Und im Jahr darauf erkundet Kolumbus Landsmann Amerigo Vespucci Südamerika. Zum ersten Mal ist klar, es handelt sich nicht um Indien, sondern um einen bislang unbekannten Kontinent. Mai 1505. Auf einer staubigen Landstraße nach Segovia, nordwestlich vom heutigen Madrid, trabt ein Maultier, das ein junger Mann führt. Auf dem Tier sitzt ein vor seiner Zeit gealterter Mann, gekrümmt vor Schmerzen. Kolumbus will noch einmal vor dem König sprechen. Im Vertrag von Santa Fe stand damals, ein Zehntel aller in Indien gemachten Gewinne. Nicht 1%. Außerdem habe ich ein Recht auf den Titel des Vizekönigs. Ja, ich weiß, Vater. Columbus ist inzwischen ein gebrochener Mann. Komm schon. 3 Jahre zuvor war er zu einer 4. Reise Richtung Karibik aufgebrochen, die er immer noch für Indien hielt. Wo er immer noch nach dem großen Kahn suchte. Aber auch diese letzte Fahrt war katastrophal verlaufen. In einem Wirbelsturm hatte er Schiffbruch vor Jamaika erlitten. Das Meer sah aus wie Blut und brodelte wie siedendes Wasser auf großem Feuer. Nur mit großem Glück war er heil zurückgekehrt. Aber nicht nur ist er nun so krank, dass er sich kaum noch bewegen kann, auch seine wichtigste Gönnerin, Isabella, die erste, die ihm am Ende immer wieder verzieh, ist gestorben. Ihm ist klar, er wird nie wieder zur See fahren. Aber eines will er doch noch. Vizekönig, der Titel ist vererbbar. Das stand so im Vertrag, Diego. Ach du! Wer ist das dann? Vizekönig von Ostindien. Das hat nur König Ferdinand zu entscheiden, Vater. Das weißt du. Der König. Der König kann mir auf ewig dankbar sein für all das, was ich für ihn getan habe. Das ist der König aber nicht. Störrisch und nachgiebig ist Columbus bis zuletzt. Wieder und wieder schreibt er dem König und anderen ehemaligen Gönnern. Nutzlos ist es für mich, gegen den Willen ihrer Hoheit anzukämpfen. Ganz genauso, wie wenn ich den Wind geißeln wollte. Und unterzeichnet mit dem einzigen Titel, der ihm nicht genommen wurde. Admiral des Weltmeeres. Und er hat dann auch das Buch der Prophezeiungen zusammenstellen lassen in einem Kloster. Und das besagt, dass seine Rolle als Entdecker schon im Alten Testament vorausgesagt wurde, schon in der griechischen Mythologie mit Jason, dem Seefahrer und so weiter. Er hat das alles gesammelt und das sollte quasi belegen, dass diese Fahrt im Altertum vorausgesagt wurde und Gott ihn dazu geleitet hat, das zu tun, was er tat. Aber er war verbittert, dass es eben nicht gelungen war, dass er alles verloren hat. Er hatte nichts am Schluss seines Lebens, er hatte kein Haus, er hatte ja kein Vermögen. Als Christoph Kolumbus am 20. Mai 1506 mit 56 Jahren stirbt, findet das keinerlei größere Beachtung. Und die letzte und größte Schmach wartet auf ihn nach seinem Tod. Zwar gilt Kolumbus später offiziell als der Entdecker Amerikas, benannt wird der Kontinent aber nach einem anderen Seefahrer und Entdecker, Amerigo Vespucci. Amerigo hatte sehr früh vermutet, dass es sich bei dem entdeckten Land nicht um Indien handelt, sondern um etwas anderes, etwas Neues. Eine neue Welt. Erst im 19. Jahrhundert beginnt man, den vergessenen Entdecker wieder zu entdecken. Bis heute wird in den USA am 12. Oktober der Columbus Day gefeiert. Die Entdeckung Amerikas. Auch wenn Columbus ziemlich sicher nie in Nordamerika war und selbst noch auf seinem Totenbett glaubte, eigentlich in Indien gelandet zu sein. Aber was heißt das eigentlich, entdeckt? Nicht nur gab es vor Columbus mutige Wikinger wie Leif Erikson, denen bereits 400 Jahre früher die Fahrt über den Atlantik glückte. Doch auch bereits damals war Amerika bewohnt. Eine inzwischen historische Tatsache, auf die der amerikanische Präsident Barack Obama bei seiner Rede zum Columbus Day 2011 hinwies. Die Entdecker und Zahllose, die auf ihren Spuren folgten, trafen auf Ureinwohner, die seit Tausenden und Zehntausenden von Jahren auf der westlichen Halbkugel des Planeten gelebt haben. An diesem Tag erinnern wir uns an die Not und das traurige Elend, das diese Gemeinschaft erfahren muss. Und mittlerweile werden vielerorts die Denkmäler, die man Columbus errichtete, wieder gestürzt. Columbus war bestimmt kein Held. Das sollte man nie vergessen. genauso wenig wie, dass er ein genialer Seefahrer war. Das macht ihn auch für die Historikerin Corinna Bucher trotz allem bis heute so spannend. Wenn man sich vorstellt, wenn man sich in solchen Fantasien bewegt, dann ist eine Entdeckungsreise natürlich etwas ganz anderes, als wenn man, ja, wie man heute mit Google Maps unterwegs ist. Ja, ist das ein großer Unterschied zu heute. Und das macht Kolumbus doch faszinierend. Und vielleicht ist das ja die faszinierendste Pointe im Leben des Christoph Kolumbus. Ein Mann irrt sich gewaltig. Sein Leben lang jagt er seinen Fantasien und Träumen hinterher, die nur wenig mit der Wirklichkeit zu tun haben. Doch am Ende gelingt ihm etwas, was keiner je für möglich gehalten hätte. Er verändert die Welt. Für immer. Sollten mich meine Kräfte verlassen und die Schwäche überhand nehmen, so lässt doch mein innerer Wille nicht nach. Auf Wiederhören bei Audible.